Abschnitt 14 aus Die Blinde, Band 4, von Wilkie Collins, übersetzt von Emil Lehmann. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Epilog: Madame Pratolungos letztes Wort. 12 Jahre waren vergangen seit den Ereignissen, die in diesen Blättern erzählt worden sind. Ich sitze an meinem Schreibtisch, blicke müßig auf alle die Blätter, welche meine Feder beschrieben hat, und frage mich, ob ich noch etwas hinzuzufügen habe, ehe ich schließe. Noch etwas habe ich zu berichten, aber nicht viel. Zuerst muss ich von Oscar und Lucilla reden. 2 Tage, nachdem sie einander in Sydenham wiedergegeben waren, wurden sie in der Kirche dieses Ortes getraut. Es war eine trübselige Hochzeit. Niemand war in guter Laune als Herr Finch. Wir trennten uns in London. Die jungen Eheleute kehrten nach Browndown zurück. Der Pfarrer blieb ein paar Tage in London, um einige Freunde aufzusuchen. Ich kehrte zu meinem Vater zurück, um ihn, meinem Versprechen gemäß, auf seiner Reise von Marseille nach Paris zu begleiten. Soviel ich mich erinnere, blieb ich etwa eine Woche auf dem Kontinent. Während dieser Zeit erhielt ich freundliche Briefe aus Browndown. Einer derselben meldete mir, dass Oscar von seinem Bruder gehört habe. Nugents Brief war nicht lang. Er war von Liverpool datiert und meldete seine in 2 Stunden bevorstehende Einschiffung nach Amerika. Er habe von der neuen Nordpol-Expedition gehört, die eben in den Vereinigten Staaten zu dem Zweck ausgerüstet werde, das mutmaßlich zwischen Spitzbergen und Novaya Zemlya gelegene offene Polarmeer zu entdecken. Es sei ihm sofort klar geworden, dass diese Expedition einem Landschaftsmaler, der sich die Darstellung der Natur in ihren Erscheinungen zur Aufgabe gemacht habe, ein ganz neues Feld für seine Studien darbiete. Er habe beschlossen, sich dieser Expedition als Freiwilliger anzuschließen und habe sich bereits das zu seiner Ausrüstung nötige Geld durch den Verkauf der einzigen in seinem Besitz sich befindlichen Wertgegenstände, seiner Juwelen und seiner Bücher, verschafft. Sollte er mehr brauchen, so verspreche er, sich an Oscar wenden zu wollen. Auf alle Fälle werde er noch einmal schreiben, bevor die Expedition vom Stapel laufe. Und so sage er seinem Bruder und seiner Schwester nur für jetzt ein zärtliches Lebewohl. Als ich später den Brief selbst sah, fand ich in demselben auch nicht die leiseste Anspielung auf die Vergangenheit und keinerlei Erwähnung des Gesundheits- und Gemütszustandes des Schreibers. Von Marseille kehrte ich nach unserem entfernten Dorf zurück und bewohnte das Zimmer, welches Lucilla selbst in Browndown für mich hergerichtet hatte. Ich fand das junge Paar in ihrer Ehe so glücklich, wie Mann und Frau es nur miteinander sein können. Nur, glaube ich, lastete Nugents Abwesenheit bisweilen auf ihren Gemütern wie auf dem meinigen. Vielleicht war das der Grund, dass Lucilla mir ruhiger erschien, als sie in ihren Mädchentagen zu sein pflegte. Indessen trug meine Gegenwart etwas dazu bei, ihr ihre alte Laune wiederzugeben, und Grosses baldige Ankunft tat wieder das ihrige dazu, mich munter zu erhalten. Sobald sein Gichtanfall wieder beseitigt war, erschien er mit seinen Instrumenten in Browndown, um womöglich eine 2. Operation mit Lucillas Augen vorzunehmen. »Wenn meine Operation fehlgeschlagen wäre«, sagte er, »so würde ich sie nicht weiter geplagt haben. Aber sie ist nicht fehlgeschlagen. Sie haben die schönen neuen Augen, die ich Ihnen gegeben habe, nicht gehörig in Acht genommen.« Mit diesen Worten versuchte er es, sie zu überreden, ihn eine 2. Operation bei ihr vornehmen zu lassen, aber sie weigerte sich standhaft, sich der Operation zu unterwerfen, und die darauf folgende Diskussion versetzte sie in die beste Laune. Mehr als einmal versuchte Grosse es noch später auch, sie anderen Sinnes zu machen, aber vergebens. Die Zänkereien zwischen den beiden ließen das Haus wieder von heiterem Lachen erschallen. Lucilla fand bei der Widerlegung der komischen Argumente und Überredungen unseres würdigen deutschen Arztes ihre ganze frühere Heiterkeit wieder. Anders lautete die Antwort, die sie mir gab, als ich es ein- oder zweimal versuchte, sie in ihrem Entschluss wanken zu machen. Heiter wiederholte sie die Worte, die sie mir in Sydenham gesagt hatte. »Ich lebe nur wahrhaft in meiner Liebe, und die Lebenslust meiner Liebe ist meine Blindheit.« Die Gerechtigkeit gebietet mir zu bemerken, dass Herr Seabright und eine andere zugleich mit ihm konsultierte Autorität ohne Zaudern erklärten, dass sie Recht habe. Nach Seabrights Ansicht hätte der Erfolg von Grosses Operation unter allen Umständen nur ein vorübergehender sein können. Und sein Kollege, der Lucillas Augen später untersucht hatte, stimmte ihm völlig bei. Wer recht hatte, diese beiden oder Grosse, wer kann es sagen? Als die blinde Lucilla hat der Leser sie kennengelernt, als blinde Lucilla sieht er sie jetzt zum letzten Mal. Wer geneigt sein sollte, das zu beklagen, den erinnere ich daran, dass sie das Einzige, worauf es wirklich ankommt, besaß. Ihr Leben war ein glückliches, und wir dürfen nicht vergessen, dass unsere Bedingungen des Glückes nicht notwendig auch die ihrigen zu sein brauchen. Um die Zeit, von der ich jetzt schreibe, traf ein zweiter Brief von Nugent ein. Er war an dem Abend vor seiner Abfahrt nach dem Polarmeer geschrieben. Ein Satz in demselben rührte uns tief. »Wer weiß, ob ich England je wiedersehen werde. Wenn dir ein Sohn geboren wird, Oskar, gib ihm meinen Namen, um meinetwillen.« Eingelegt in diesen Brief war ein besonderes Schreiben von Nugent an mich. Es war das Bekenntnis, auf welches ich bereits in meinen Anmerkungen zu Lucillas Tagebuch angespielt habe. Hinzugefügt waren nur folgende Worte am Schluss. »Jetzt wissen Sie alles. Vergeben Sie mir, wenn Sie können. Ich bin nicht ohne schwere Leiden davongekommen. Vergessen Sie das nicht.« Nachdem ich von dem Selbstbekenntnis, den dem Leser bereits bekannten, Gebrauch gemacht hatte, habe ich den Brief bis auf die vorstehenden letzten Zeilen verbrannt. In großen Zwischenräumen hörten wir zweimal durch Walfischfänger von dem Expeditionsschiff. Dann kam eine lange, traurige Zeit ohne irgendwelche Nachricht. Endlich kam die Nachricht von dem Untergang des Schiffes und abermals verging ein ganzes Jahr ohne jede Nachricht über die vermisste Mannschaft. Man wusste, dass sie mit Vorräten aller Art gut versehen seien und man hoffte allgemein, dass sie vielleicht würden aushalten können. Eine neue Expedition wurde zu ihrer Aufsuchung ausgesandt, aber vergebens. Walfischfängern wurden für ihre Auffindung Belohnungen versprochen, die sie niemals erhielten. Wir trauerten äußerlich und innerlich um Nugent. Wieder verflossen 2 Jahre, bevor man über das Schicksal der Expedition völlig aufgeklärt wurde. Ein verschlagener Walfischfänger stieß auf ein im Eise gescheitertes und entmastetes Schiff. Ich will die Geschichte mit den Worten des Kapitäns berichten. »Das Wrack trieb längs einer Rinne offenen Wassers, als wir seiner zuerst ansichtig wurden. Nicht lange, und es kam von einem Eisberg geschoben ganz in unsere Nähe. Ich stieg mit einigen meiner Matrosen in ein Boot und wir ruderten nach dem Schiffe hin. Keine menschliche Gestalt war auf dem mit Schnee bedeckten Verdeck zu erblicken. Wir riefen an, erhielten aber keine Antwort. Ich blickte durch eine der glasbedeckten Luken am Hinterteil des Schiffes hinein und sah undeutlich die Gestalt eines an einem Tische sitzenden Mannes. Ich klopfte an das dicke Glas, aber er rührte sich nicht. Wir stiegen aufs Deck, öffneten die Luke nach der Kajüte und gingen hinunter. Der Mann, den ich gesehen hatte, saß vor uns im Hintergrunde der Kajüte. Ich ging auf ihn zu und redete ihn an. Er gab keine Antwort. Ich sah näher zu und berührte eine seiner Hände, die auf dem Tische lag. Zu meinem Schrecken und Erstaunen erkannte ich, dass es eine erfrorene Leiche war. Auf dem Tische vor ihm lag die letzte Aufzeichnung ins Schiffsjournal. Heute sind es 17 Tage, seit wir im Eise eingeschlossen liegen. Unser Feuer erlosch gestern. Der Kapitän versuchte es wieder anzuzünden, aber vergebens. Der Arzt und 2 Matrosen starben diesen Morgen vor Kälte. Wir übrigen müssen ihnen bald folgen. Sollten wir jemals aufgefunden werden, so bitte ich denjenigen, der mich findet, dies Bei diesen Worten war die Hand, welche die Feder hielt, dem Schreiber in den Schoß gefallen. Die linke Hand lag noch auf dem Tisch. In ihren erfrorenen Fingern hielt sie eine lange, an den beiden Enden mit blauem Bande zusammengebundene Haarlocke. Die offenen Augen der Leiche waren noch fest auf die Locke geheftet. Der Name des Mannes fand sich in seinem Taschentuch. Er hieß Nugent Dubourg. Ich teile den Namen hier in meinem Bericht mit für den Fall, dass derselbe seinen Verwandten zu Gesicht kommen sollte. Eine genauere Untersuchung des Schiffes und eine Vergleichung von Daten mit den Daten des Schiffsjournals ergab, dass die Offiziere und die Mannschaft seit länger als 2 Jahren tot waren. Die Lage, in welcher wir die Erfrorenen fanden und die Namen, soweit es möglich war, sie ausfindig zu machen, ergaben sich aus Folgendem. Jene weibliche Haarlocke befindet sich jetzt in Lucillas Besitz. Sie wird ihrem Verlangen gemäß mit ihr begraben werden. Oh, armer Nugent, sind wir nicht alle Sünder? Bleiben wir des Guten an ihm eingedenk und vergessen wir das Schlimme. Ich sitze noch immer vor meinem Schreibtisch und kann mich offen gestanden nur schwer von demselben trennen. Aber was soll ich noch weiter sagen? Ich höre Oskar bei seiner Ziselierarbeit hämmern und vergnüglich bei seiner Arbeit pfeifen. In einem anderen Zimmer gibt Lucilla ihrer kleinen Tochter Klavierunterricht. Auf meinem Tisch liegt ein Brief von Frau Finch. Er ist datiert aus einer unserer entfernten Kolonien, in welcher Herr Finch, der es weit in der Welt gebracht hat, als Bischof residiert. Er kann die Eingeborenen nach Herzenslust harangieren und die wunderlichen Eingeborenen finden Gefallen daran. Jix ist in ihrem Elemente unter den eingeborenen Mitgliedern der Gemeinde ihres Vaters und es steht zu fürchten, dass die wandernde Zigeunerin der finnischen Familie schließlich einen Häuptling heiraten werde. Frau Finch sieht, der Leser mag es nun glauben oder nicht, wieder ihrer Niederkunft entgegen. Lucillas ältester Junge ist eben hereingekommen und steht neben meinem Schreibtisch. Er schaut mit seinen hellen blauen Augen zu mir auf und in seinem runden, rosigen Gesicht malt sich große Unzufriedenheit mit dem, was ich tue. »Tante«, sagt er, »du hast genug geschrieben, komm jetzt und spiele mit mir.« Der Junge hat recht, ich muss mein Manuskript beiseite legen und von dem Leser Abschied nehmen. Meine vortreffliche Laune ist durch den Gedanken an diesen Abschied etwas getrübt. Ob auch der Leser es bedauert, das werde ich wohl nie erfahren. Nun, es fehlt mir nicht an Trost bei diesem Abbruch meiner Beziehungen zu dem Leser. Ich bin von guten Menschen umgeben, die mich lieben und wohlgemerkt, ich halte an meinen politischen Prinzipien so fest wie je. Die Welt bekehrt sich immer mehr zu meinen Anschauungen, das Bratolungo-Programm, meine Freunde, nähert sich mit Riesenschritten seiner Verwirklichung. Lebt wohl! Ende von Abschnitt 14, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 8. Januar 2024. Ende von Die Blinde, Band 4 von Wilkie Collins, übersetzt von Emil Lehmann.